Nach intensiver Vorprüfung hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar ein formelles Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Facebook eingeleitet. Anlass sind die Vorwürfe gegen das Unternehmen im Zusammenhang mit den Datenausleitungen durch Cambridge Analytica und weitere vergleichbare Vorfälle. Da Facebook in Deutschland seinen Sitz in Hamburg hat, ist der dortige Datenschutzbeauftragte zuständig. Dem US-Unternehmen droht in dem nun eingeleiteten Verfahren ein Bußgeld bis zu 300.000 Euro pro Fall. Wie viele mit dem Fall Cambridge Analytica vergleichbare Vorkommnisse es bei Facebook gibt, ist derzeit nicht bekannt. Ich begrüße ausdrücklich, dass Professor Kaspar, der Datenschützer aus Hamburg, jetzt das Verfahren gegen Facebook eröffnet. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass jetzt hier auch neben den Diskussionen, die wir im Ausschuss führen, auch wirklich tatsächlich konkrete Strafen verhängt werden. So der CDU-Netzpolitiker Thomas Jatzombek in Berlin zum eingeleiteten Verfahren. Zustimmung kommt auch von der Grünen Tabea Rösner. Ist es richtig, wenn der Hamburger Datenschutzbeauftragte jetzt ein Verfahren eröffnet? Digitalausschuss und Rechtsausschuss des Bundestages hatten am Morgen mit Joel Kaplan einen hochrangigen Facebook-Manager als Gast zu einer gemeinsamen Sitzung geladen. Doch fraktionsübergreifend überzeugte auch der heutige Auftritt Facebooks die Abgeordneten nicht. Erwartungsgemäß war es relativ schwach, was wir von Facebook erfahren haben. Für mich selber wurde es noch klarer, dass die Architektur des Geschäftsmodells und der Plattform von Facebook nicht dafür ausgelegt ist, die Daten, die Informationssicherheit des einzelnen Bürgers zu schützen. So Uwe Kammann, netzpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Er fordert eine verstärkte Regulierung des Anbieters. Die Netzpolitikerin der Linksfraktion, Anke Domscheit-Berg, fordert ebenfalls eine strenge Regulierung. Für mich war heute der absurdeste Moment, als Facebook erklärt hat, es hätte keine Monopolstellung, weil es ja weniger als 50% der Einwohner Deutschlands als Kunden hat. Der Unionsrechtspolitiker Volker Ulrich, CSU, fordert nun schnelle Schritte bei der nächsten großen europäischen Datenschutzgesetzgebung. Die E-Privacy-Verordnung wird in Brüssel verhandelt. Ich fordere ein, dass deutlich gemacht wird, dass in diesem Verordnungstext die Frage des Umgangs in sozialen Medien und der Schutz der privaten und persönlichen Daten besonders geregelt wird. Einigkeit herrscht hier mit dem Koalitionspartner. Der Ton der Diskussion auch im Deutschen Bundestag, was dieses Thema angeht, hat sich merklich verändert. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir auch dort auf europäischer Ebene eine gute Lösung hinbekommen werden. So der SPD-Netzpolitiker Jens Zimmermann. Für die Verhandlungen zur E-Privacy-Verordnung ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, zuständig. Facebook droht also als Reaktion auf die Vorkommnisse ein parteiübergreifender Regulierungswille. Allein die FDP hielt heute die Fahne der Freiwilligkeit hoch. Der Rechtspolitiker Frank Sitter verwies darauf, dass immerhin 50% der Bürger sich gegen eine Nutzung Facebooks entschieden hätten.